Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen am 27. Januar. Vor 30 Jahren, im Februar 1979, wird die westliche Welt durch den Islam herausgefordert. Das autoritäre Machtgefüge im Iran unter Schah Reza Pahlavi bröckelte bereits seit geraumer Zeit. Und doch reagierte die Weltöffentlichkeit ungläubig auf die Rückkehr des schiitischen Religionsführers Ayatollah Khomeini, der das emotionsgeladene Klima im Land weiter aufheizte. Er und seine Anhänger beendeten die 2500-jährige Monarchie und errichteten den ersten real existierenden Gottesstaat auf Erden, der auch den Konflikt mit der Supermacht USA nicht scheute und auch heute nicht scheut. Abschied vom Pfauenthron. Der Schah flieht. Um es kurz zu machen, ohne Schah keine islamische Revolution. Und somit beginnt deren Vorgeschichte mit der Machtübernahme von Schah Reza Pahlavi im Jahr 1925. Die schiitische Geistlichkeit geriet damals rasch ins Hintertreffen. Pahlavi wollte das Land nach dem Vorbild Atatürks modernisieren. Bildung und Justiz, bis dahin Domänen der Geistlichkeit, wurden europäischen Vorbildern angepasst und die Entschleierung der Frau mit Gewalt durchgesetzt. 1941 wurde der Iran von den Alliierten besetzt und Pahlavi, der mit den Deutschen sympathisierte, musste zugunsten seines Sohnes Mohammed Reza Pahlavi abdanken. Der junge Schah wurde mit einer Reihe politischer und sozialer Probleme konfrontiert. Der Konflikt mit Premierminister Mossadegh, der die Erdölindustrie nationalisierte, die sich bis dahin in britischen Händen befand, kostete ihn beinahe die Krone. 1953 aus dem Lande geflüchtet, organisierte er mit Hilfe der USA den Sturz Mossadeghs. Nach Iran zurückgekehrt, herrschte er dank des Erdölreichtums und seines Geheimdienstes SAVAK fast ein Vierteljahrhundert äußerst autoritär. Seine Tendenz zur Verwestlichung stieß in den 70er Jahren besonders bei den Schiiten auf wachsenden Widerstand. Und am 16. Januar 1979 verlässt der Schah in Begleitung von Kaiserin Faradiba den Iran. Unbemerkt von der Öffentlichkeit verabschiedet er sich auf dem Teheraner Flughafen von Kabinett und Generalität. Zwar erklärt der Schah, er fahre zur Erholung nach Ägypten, doch jeder weiß, dass es angesichts der Lage im Iran eine Reise ohne Wiederkehr sein würde. Die Rückkehr Khomeinis. Teheran, 1. Februar 1979. Nach 15 Jahren kehrt der 78-jährige Schiitenführer Ayatollah Ruhollah Khomeini aus seinem Exil bei Paris in den Iran zurück. Nach Khomeinis Ankunft beginnt ein Machtkampf mit der noch vom Schah ernannten Regierung unter Führung von Shahpur Bakhtiar, den Khomeini allerdings in weniger als 2 Wochen für sich entscheidet. Mehrere Millionen Menschen sind auf den Straßen, als der greise Schiitenführer auf dem Teheraner Flughafen landet. Das Militär hat sich zurückgezogen, etwa 50.000 freiwillige islamische Polizisten sorgen für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Khomeini hält nach seiner Ankunft eine kurze Rede. Er nennt die amtierende Regierung Bakhtiar als von Beginn an ungesetzlich. Sie müsse durch eine wahrhaft islamische Regierung ersetzt werden. Ähnlich äußert er sich auch in einer weiteren Ansprache auf dem Teheraner Friedhof Behesht-e-Sara. Von jetzt an bin ich es, der die Regierung ernennt. Ich werde dieser Regierung die Faust ins Gesicht schlagen. Alle diese Leute werde ich vor Gericht stellen lassen. Damit ist klar, dass Khomeini den Machtkampf mit Premier Bakhtiar sucht, den der Schah erst am 4. Januar eingesetzt hatte. Die Unzufriedenheit mit dem autokratischen Herrschaftssystem war Ende 1978 in bürgerkriegsähnlichen Unruhen eskaliert. Am 29. Oktober begann ein Generalstreik in der Ölprovinz Khuzestan, der die Wirtschaft des Landes weitgehend lahmlegte und bis zum Jahresende zu einer vollständigen Einstellung der Ölexporte führte. Wiederholt kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und den Anhängern von Khomeini, der ein Exil in Frankreich gefunden hatte. Die Regierung Bakhtiar. Am 31. Dezember 1978 trat die Militärregierung zurück und dem neuen Chef der Zivilregierung Bachtia gelang es nicht, mit einer Politik der innen- und außenpolitischen Zugeständnisse an die Opposition den Gang der Dinge aufzuhalten. Er setzte vor allem auf die vom Schah aufgebaute Armee, doch dieser Machtfaktor bröckelte rasch. Als am 10. und 11. Januar in Teheran Kämpfe zwischen der kaiserlichen Garde und Luftwaffenkadetten, von den bewaffneten Anhängern Khomeinis unterstützt, begannen, löste sich die bis dahin loyale Armee praktisch auf. Am 11. Februar erklärt die Militärführung ihre Neutralität. Das Parlament bricht auseinander und Bachtias Kabinett tritt zurück. Er selbst flieht aus dem Iran nach Paris. Die Geburt der Islamischen Republik. Die politische Gewalt liegt jetzt in den Händen von Khomeini, der am 5. Februar eine Revolutionsregierung unter Führung von Mehdi Bazargan ernennt. Dieser saß als Oppositioneller unter dem Schah-Regime lange Jahre in Haft. Bazargan gilt als tief religiös, ist Verfasser mehrerer theologischer Schriften und vertritt wie Khomeini den Grundsatz der Untrennbarkeit von Politik und Religion. Der 11. Februar ist praktisch die Geburtsstunde der Islamischen Republik Iran. Im Namen Allahs. Am 15. Februar werden 4 iranische Generale, darunter der Chef des aufgelösten Geheimdienstes Savak, hingerichtet. Das Urteil fiel nach einem Schnellverfahren wegen der Tötung und Folterung von Gegnern des Schah-Regimes. Damit beginnt eine Serie von Todesurteilen durch die sogenannten islamischen Volksgerichte. Viele der Urteile fällt Ayatollah Sadegh Khalkhali, den Khomeini-Gegner im Ausland, als Blutrichter schmähen. Nicht nur politische Opponenten, sondern zunehmend auch missliebige Personen aller Art – Prostituierte, Ehebrecher, Drogenhändler und Homosexuelle werden von den Revolutionsgerichten zum Tode verurteilt. Die Islamische Revolution verändert auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände im Iran. Das Schah-Regime hatte, gestützt auf die Öleinnahmen, versucht, das Land mit westlicher Hilfe innerhalb weniger Jahre in einen modernen Industriestaat zu verwandeln. Damit ist zunächst Schluss. Banken und Versicherungen werden verstaatlicht, ausländische Investoren ziehen sich zurück und in den ersten Monaten nach dem Umsturz kommt die Wirtschaft fast zum Erliegen. Den iranischen Frauen hatte das alte Regime, um sich Massenloyalität zu sichern, unter anderem das Wahlrecht gewährt. Gegen die neuen Vorschriften von Schiitenführer Ayatollah Khomeini müssen die Frauen jetzt muslimische Kleidung tragen und ihre bürgerlichen Rechte werden islamischen Traditionen entsprechend beschnitten, protestieren am 8. und 10. März Zehntausende Frauen in Teheran. Der Hass gegen Amerika. Am 1. April proklamiert Ayatollah Khomeini die Islamische Republik. Mit Hilfe der Revolutionswächter wird fortan alles verfolgt, was im Ruch unislamischer Lebensweise steht. Gezielt wird der Hass gegen Amerika geschürt. Nachdem am 4. November 1979 radikale Studenten die amerikanische Botschaft in Teheran besetzen und die Botschaftsangehörigen als Geisel nehmen, ist der Bruch mit den USA unausweichlich. Am 25. April 1980 scheitert ein Luftlandeunternehmen, das Präsident Carter angeordnet hatte. Erst 444 Tage später werden die Geiseln wieder freigelassen. Während sich das Regime im Westen immer weiter isoliert, baut es seine Basis im Nahen Osten durch die Unterstützung von extremistischen Bewegungen aus. Innenpolitisch herrscht schon bald die schiere Gewalt. Tausende von Oppositionellen landen im Gefängnis, Presse und Fernsehen werden einer strengen Zensur unterworfen, Frauen und Männer zur Einhaltung der islamischen Kleiderordnung gezwungen. Die Angst des Regimes vor dem geschriebenen wie gesprochenen Wort macht auch vor dem Ausland nicht Halt. Gegen den Autor der satanischen Verse, Salman Rushdie, verkündet Khomeini 1989 einen Mordaufruf. Als Khomeini am 3. Juni 1989 stirbt, befindet sich das Land fest in den Händen der konservativen Geistlichen. Khomeini hatte dem gläubigen Volk nicht nur das Heil im Jenseits, sondern auch Glück im Diesseits versprochen. Von diesseitigem Glück kann inzwischen in der Islamischen Republik keine Rede mehr sein. Mit Iran verbindet man heute im In- und Ausland in erster Linie religiöse Unduldsamkeit und politische Unterdrückung. Das ausgesprochen düstere Bild des heutigen Iran lässt zunehmend vergessen, welche positive Rolle die Perser in Geschichte und Kultur der Menschheit gespielt haben. Diesen Beitrag sowie ein großes redaktionelles Special zur Islamischen Revolution finden Sie jetzt auch im Internet unter wissen.de/islamische Revolution. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.